zur gefühlt, nein, gerechnet, ich würde mal sagen, ungefähr 42. Montagssprechstunde. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne, wie üblich, damit anfangen, dass wir uns ganz kurz. Oh, BIM ist da. BIM, kannst du Moderation machen? Wir haben festgestellt, mit Moderation ist chilliger. Christian Reidel. Okay. Vielleicht kommt er noch hoch. Müssen wir den vielleicht hochziehen, weil das selber nicht kann? Habe ich versucht, kann ich nicht. Ah, entweder kann ich doch oder er kommt selber. Hi Bim, kannst du Moderation für heute Abend hier machen? Also das war eigentlich keine Frage, sondern Ja, mache ich ganz gerne, wenn ich es online mache, ohne irgendeinen Zugriff auf ein Pad, weil ich bin mit meinem Smartphone online. Aber kann ich auch gern machen. okay, wir machen das so, du machst die Moderation, damit das Ganze nicht im Chaos endet. Fragen aus dem Pad lese dann ich einfach vor. Okay, wunderbar. Also, dann würde ich dich bitten, deinen wöchentlichen Bericht abzuliefern. Unbedingt gerne. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, keine, weil da war irgendwie Feiertag, wenn mich nicht alles täuscht. Pam, pam, pam, pam. Gut, dann fange ich bei dem an. Moment, mein Kalender. Ja, ich war letztes Wochenende in Sachsen-Anhalt bei der Aufstellungsversammlung für die nächste Landtagswahl. Das hat Spaß gemacht, dorthin zu kommen, weil erstens gab es was zu tun, zweitens waren die Leute nett, drittens haben die eine Liste zusammengestellt mit Leuten, die tatsächlich, finde ich, sehr gut zu uns passen. Also das macht einen sehr runden Eindruck. Es hat Spaß gemacht, da zuzugucken. Und ja, ich bin guter Dinge, was da den Wahlkampf betrifft. Zumindest der erste Schritt ist mal in die richtige Richtung getan. Dann hatten wir am Wochenende davor unser BUFO-Wochenende in Völklingen. Für diejenigen, die Völklingen nicht kennen, das ist ein Nachbarort von Saarbrücken, also im Saarland. Kleinerer Ort, aber durchaus okay. Und vor allen Dingen haben wir da ein Hotel gefunden, wo wir ein bisschen Ruhe hatten. Dummerweise hatten wir das Hotel schon gebucht und alles schon fix gemacht, als klar wurde, dass in Karlsruhe am Samstag, den 23.06., der 23.05. eine Demo anlässlich des Geburtstags des Grundgesetzes stattfinden soll. Und das jetzt natürlich schon ein Ereignis und ein Termin ist, zu dem wir als Vorstand hin wollten. Ich konnte meine Vorstandskollegen mit viel Gewalt, nein, völlig easy davon überzeugen, dass wir den Termin dort wahrnehmen. Das heißt, wir sind dann mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren, haben an dieser Demo teilgenommen, haben ein bisschen mit Leuten geredet, haben gesehen, dass da ziemlich viele waren. Das hat mich begeistert. Und sind dann wieder zurück nach Völklingen und haben weiter Klausur gemacht. Das Wochenende insgesamt war nach meinem Gefühl sehr konstruktiv. Vielleicht will einer meiner Vorstandskollegen später dazu auch noch was sagen. Insgesamt aber hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Und ansonsten, ja, die üblichen Mumble-Sitzungen kennt ihr eh. Das wäre so im Prinzip das gewesen, was ich die letzten 14 Tage gemacht habe. Gibt es dazu schon irgendwelche Fragen oder gebe ich einfach nahtlos an meine Kollegen weiter, wenn sie was sagen wollen. Wenn sie nichts sagen wollen, Bim, ist dein Part. Ja, Dankeschön, Gregor. Dann bitte. Es gab noch die FSA am Wochenende, die war auch sehr angenehm, noch zusätzlich, wenn in Frankfurt. Da war ich auch dort. Es waren extrem viele außerhalb der Piraten da. Und ich war einer der Redner mit den Linken und einer anderen Partei. Und es war aus meiner Sicht ein guter Erfolg, ein positiver Erfolg, dass wir es nach außen gebracht haben. Was ich positiv fand persönlich war, dass wir mit den anderen Bündnissen zusammengearbeitet haben, sowohl Digital Courage als auch TCC aus Frankfurt etc. Also das und Anonymous war auch dabei und einige andere. Es war sehr angenehm. Danke dafür nochmal. Dankeschön, Christus. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem Michael weiter. Ja, das letzte Wochenende war bei mir nahezu piratenfrei, bis auf ein längeres Gespräch mit Harry und so das übliche E-Mail-Gedöns. Ich bin auch nicht dazu gekommen, eine Anfrage vom Bauer Jupp, die er mir per Twitter gestellt hat, die sich aber ganz garantiert nicht in 140 Zeichen beantworten lässt, gescheit zu beantworten. Also Frage ist registriert, aber zurückgestellt. Ich war natürlich auch auf dem Vorstandswochenende in Völklingen und dementsprechend auch bei dieser Demo in Karlsruhe. Hat Spaß gemacht, hat auch Spaß gemacht mit saarländischen Piraten dort am Freitagabend ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen auch über die Landtagswahl dort in Bremen und Bremerhaven zu reden. Und ansonsten die letzte Woche stand im Zeichen der Vorbereitung des Bundesparteitages. Zweimal abends dort eine längere Telco. Kurz zur Info an die Vorstandskollegen. Versammlungsleitung ist inzwischen auch in trockenen Tüchern. Da ist wieder Mike Saunus dran mit den Vorbereitungen und auch schon relativ weit und auch Front Office, Back Office steht. Also das entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Dankeschön, Michael. Gibt's dazu Fragen oder Anmerkungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Marc, möchtest du berichten? Ja, vielleicht kurz noch ergänzend zum Buferwochenende. Wir haben die Daumen gedrückt und sind dementsprechend nicht schuld, dass Deutschland der ausgegangen ist beim ESC. Und am letzten Samstag war ich auch mit in Stendal bei der AV in Sachsen-Anhalt und ja, war eine ganz nette Veranstaltung im Landratsamt dort und ich denke, wir haben da eine vernünftige Liste, die den Wahlkampf da, die da gute Chancen hat, bei dem Wahlkampf auch was zu erreichen. Ich habe auch noch eine Ergänzung vielleicht dazu zu dem Wochenende. Also ich fand das sehr, sehr produktiv. Es war sehr, sehr angenehm. Für mich war das Wochenende persönlich wichtig, um zu gucken, ob ich nochmal kandidiere, ob die anderen kandidieren. Und da die meisten gesagt haben, sie kandidieren, war für mich der Entschluss halt auch fest, dass ich nochmal für noch ein Jahr oder nochmal kandidiere. Dankeschön, Christos. Gibt es auch zu dieser Anmerkung noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, kann ich vielleicht für die Abwesenden Carsten und Hermi berichten. Beide waren am vergangenen Wochenende in Hannover zusammen mit der Rechtsabteilung, wo im Wesentlichen im Bereich der inneren Verwaltung, wie man Strukturen straffen kann, sehr intensiv gearbeitet wurde. Also insofern hatten weder Carsten noch Hermi ein piratenfreies Wochenende. Okay, wenn es keine Fragen von den Anwesenden gibt, könnte ich mir vorstellen, wir fangen mit der ersten Frage im Pad an. Ja, gerne. Ja, und zwar Umfrage zur politischen Ausrichtung der Piratenpartei bis zur Bundestagswahl 2017. Das sind mehrere Unterfragen. Ich würde jetzt im Einzelnen mal kurz durchgehen. Erstens, wie viele wurden angeschrieben? Wir haben alle Mitglieder angeschrieben. Das müssten also roundabout 19.000 E-Mails gewesen sein, die wir verschickt haben. Die zweite Frage, wie hoch war die Rücklaufquote? Wir haben rund 4.000 Antworten bekommen, bei denen der Fragebogen komplett ausgefüllt wurde und nochmal einige oder mehrere hundert, bei denen die Beantwortung unterwegs abgebrochen ist. Das kann daran gelegen haben, dass irgendwie die Verbindung weg war oder der Teilnehmer dann keine Lust mehr hatte. Ich kann im Augenblick aber nicht sagen, ob die dann rausgerechnet würden. Das heißt, wir werden sie bei der Auswertung erstmal nicht berücksichtigen. Die nächste Frage, warum wurde eine Erinnerung dazu versendet, an alle oder nur Opt-in? Wir haben die Erinnerung an alle versenden lassen, weil wir der Meinung sind, dass die Mitgliedschaft in einer Partei schon auch der Punkt ist, dass man Politik mitgestalten möchte. Und wenn so eine E-Mail mal verloren untergeht oder übersehen wird, mag es durchaus sinnvoll sein, da nochmal eine zweite E-Mail hinterherzuschicken, um einfach das wieder in Erinnerung zu bringen. Das ist sicherlich noch kein Spam, sondern das war von uns als netter Service gedachte. Es gab, soweit ich weiß, auch keine Kritik daran oder Beschwerden. Demzufolge habe ich das Gefühl, haben wir das schon richtig gemacht. Hat diese Erinnerung eine höhere Beteiligung gebracht? Das ist etwas, was ich derzeit nicht sagen kann, weil ich zwischenzeitlich keine Dumps habe, sondern nur das Endergebnis und bei den einzelnen Sätzen kein Uhrzeitstempel mit dabei ist, sodass man das eben nicht nachvollziehen kann, wann die gemacht wurden. Demzufolge weiß ich es nicht, aber wenn ich mir anschaue, 4000 Beteiligte oder 4000 Teilnehmer an einer solchen Umfrage ist schon ein relativ guter Wert. Wenn dazu unsere Erinnerung beigetragen hat, dann war es das wert. Wenn sie nicht dazu beigetragen hat, hat es hoffentlich auch nicht wirklich geschadet. Wo und wann finde ich dazu ein Ergebnis, eventuell Rohdaten? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir bei solchen Umfragen in der Vergangenheit die Rohdaten immer veröffentlicht. Das würde ich auch diesmal tun, halt bereinigt um die Texte, die da im Klartext eingetragen sind, damit da kein Rückschluss auf einzelne Teilnehmer möglich ist. Ich glaube, das ist datenschutzrechtlich notwendig. Ich werde es aber nochmal mit unserem Bundesdatenschutzbeauftragten klären, damit uns da kein Fail passiert, der irgendwie wehtut. Dann, der Hinweis noch, die Flaschenpost wird die Ergebnisse veröffentlichen. Die arbeiten gerade an einem Artikel, könnte sein, dass es morgen ist. Und die letzte Frage ist, welchen Sinn macht die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit der Befragten? Welche Frage das war, wüsste ich jetzt nicht. Wenn es die ist, ob wir Übertretungen des Rechts als akzeptabel im politischen Kampf sehen, dann war das halt einfach einer der Vorschläge, die gemacht wurden, als wir die Umfrage ausgearbeitet haben. Vielleicht für diejenigen noch zur Info, die das nicht von Anfang an gesehen haben. Die Umfrage ist entstanden auf der Diskussion oder aufgrund der Diskussion bei dem 1V-Treffen in Göttingen vor, ich glaube, 2 Monaten. Dort haben wir überlegt, wie wir weitermachen können, wie wir wissen, wohin unsere Partei insgesamt inhaltlich, politisch reisen soll. Und die einfachste und effizienteste Möglichkeit dazu ist, alle Mitglieder zu fragen. Das war der Hintergrund und das ist das, was wir umgesetzt haben. So, die letzte Frage unter 22, da steht noch Methoden. Was damit gemeint ist, entzieht sich meines Wissens. Ich hatte die Frage gestellt, die davor, nicht wie das mit den Methoden, aber habe jetzt die Antwort nicht verstanden. Ich habe genau diese Frage gemeint, die du angesprochen hast, und frage mich, welchen Erkenntnisgewinn man aus dieser Frage zieht. Ich gehe mal davon aus, dass die Prozentsatz sehr hoch sein wird, die sich gegen Straftaten ausgesprochen haben, was ich für selbstverständlich halte. Aber die Frage ist, welchen Sinn macht eine solche Frage in einer Umfrage? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht alle Fragen selber entworfen. Es waren da mehrere Leute beteiligt, die tatsächlich auch durchaus Expertise in dem Bereich Umfragengestaltung und Auswertung haben. Und man hat mir gesagt, dass es wohl durchaus auch sinnvoll ist, Kontrollfragen mit unterzubringen, um zu sehen, ob die Antworten tatsächlich valide gegeben werden oder einfach zusammengeklickt werden. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum diese Umfrage mit drin ist. Und ansonsten, ja, ich glaube, wenn ich das richtig übersehen habe, hast du recht. Die allermeisten Piraten finden Gesetze grundsätzlich schon sinnvoll. Außer mir vielleicht, weil ich habe sie bejaht. Hätte ich gleich noch eine Zusatzfrage. Jetzt nochmal zu den Angeschriebenen. Wurden die alle angeschrieben oder wurden die angeschrieben, die angeklickt haben, dass sie grundsätzlich an sowas teilnehmen wollen oder dass sie Mails bekommen wollen? Das kam vorhin auch nicht klar rüber. Es wurden alle Mitglieder angeschrieben, unabhängig von ihrem Zahlstatus und unabhängig von der Kennzeichnung, ob sie angeschrieben werden wollen oder nicht, weil man mir gesagt hat, dass dieser Flag bei uns in der Datenbank nicht absolut zuverlässig ausgewertet werden kann. Details dazu müsste jemand anders erläutern, das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber wir haben einen entsprechenden Vorstandsbeschluss gefasst, das heißt, das ist tatsächlich eine Entscheidung des Bundesvorstands, da eben alle anzufragen und zur Teilnahme einzuladen, einfach weil es sinnvoll erschien, allen auch die Möglichkeit zu geben, an der Umfrage teilzunehmen. Das Problem ist ja, man bekommt die Umfrage zusammen mit einem Token, der nur einmal verwendet werden kann. Wenn man keine Einladung bekommt, ist man halt ausgeschlossen. Und da erschien es uns einfach sinnvoller, die Leute einzuladen und zu hoffen, dass sie es ignorieren, wenn sie es nicht wollen, als das Problem dann zu lösen, dass wir vielleicht, keine Ahnung, 5000 oder noch mehr Mitglieder haben, die genau an dieser Stelle gerne auch gefragt worden wären, aber eben keine Einladung bekommen haben. Ich hoffe, das ist im Sinne der Mehrheit, aber ein gewisses Restrisiko an der Stelle besteht natürlich ja. Darf ich? Ich glaube, vor dir war Beckmann NRW. Das ist richtig. Beckmann NRW, du bist dran. Ansonsten darf der Stefan wieder. Gut, dann Stefan bitte, danach CC. Also nochmal zu der der Frage, da fand ich, ob die Piratenpartei nicht ganz rechtskonform hier gesetzeskonform agieren sollte oder die Piraten, ich weiß nicht, oder die Partei an sich, keine Ahnung, fand ich ganz gut, weil für mich war es eine Frage, wo ich halt auch ernst drauf geantwortet habe, so meine Einstellung da, also da vielleicht lässt sich da auch was ablesen. Und zweitens frage ich mich halt, wieso, also ganz jung und naiv gefragt, so es jetzt keinen Sprecherraum hier gibt, aber so eine Blechtrommel oder so, die haben ja ständige Räume auch drin, aber jetzt fehlt auf einmal hier der Sprecherraum. Das wäre vielleicht ganz nett, da wieder einzuführen. Dann muss man halt immer hier hochkommen. Ich versuche das mal. Den gibt es seit des Umzugs vom Mumble nicht und das müsste einfach jemand einrichten. Und ich könnte das zwar wahrscheinlich von den Rechten her, ich kann es aber technisch nicht, wenn jemand mich beraten kann. Ich mache das sehr gerne, Schritt für Schritt. Aber das finde ich auch eine gute Idee. Danke. Ich kümmere mich darum, dass wir den bekommen. Ich kenne da jemanden, der kann das. Ja, Daniel. Gut, dann kommen wir doch mal wieder zu den Sachthemen zurück. Wenn alle einverstanden sind, gibt es jetzt zu dem Themenbereich, wo Fragen gestellt wurden, noch Anmerkungen? Ja, Solz wollte was sagen. Ich lese gerade im Chat, Beckmann ist stumm gestellt vom Server. Vielleicht konnte er nicht sprechen, deshalb. Er hat sich selber stumm gestellt. Beckmann, ich wollte eigentlich nur zuhören. Dann herzlich willkommen und einfach nach unten, dann wissen wir, dass wir dich ignorieren können. Sehr gut, CC wollte noch etwas sagen. Ja, genau. Wir haben ja jetzt einige Kandidaturen glücklicherweise doch für die Schiedsgerichtsbarkeit. Das ist ja so ein Ding, was mich immer umtreibt. Und insbesondere fürs Bundesschiedsgericht für Würzburg. Unter anderem auch der, glaube ich, den einzigen darstellt aus der Riege, der nicht im derzeitigen stimmt nicht. Der steht mittlerweile aus, auch so ein okay, gut. Dann hat sich der Teil fast erledigt. Es war ja so ein bisschen der Wunsch da präsent, dass das Bundesschiedsgericht ein bisschen anders ausgerichtet wird, auch personell. Auf der anderen Seite habe ich gerade von zum Beispiel gehört, dass er den Bio wahrscheinlich auch gestoppt hätte. Was machen wir denn dann, wenn das Schiedsgericht das nochmal macht? Ja, wie sagt man so schön, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Wir innerhalb der Piratenpartei haben vielleicht das Problem, dass wir permanent beides irgendwie sind. Aber ernsthafte Antwort, gute Frage, keine Ahnung. Wir haben die Hoffnung, dass das Bundesschiedsgericht sich da irgendwann bewegt. Möglicherweise gibt es dann eben trotzdem noch andere Optionen. Aber die sind wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen Risiko versehen. Und das schmerzt dann tatsächlich, wenn man sich unsere permanente Geldknappheit anschaut. Nur nichtsdestotrotz, wenn das dabei bleibt, wenn es die Entscheidung ist, dann werden wir wohl tatsächlich einen anderen Weg gehen müssen. Aber ich habe noch keinen im Kopf. Okay, ich bleibe einfach mal oben, weil ich gleich noch eine Frage habe. Also setze mich einfach mal wieder ans Ende. Ich glaube, Bim, wenn ich das richtig übersehe, ist das Ende eben erreicht. Du bist schon wieder dran. Voll gut. Du hast da nämlich nochmal was anderes angesprochen, nämlich das mit der finanziellen Knappheit. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge Mitglieder gestrichen, wo ja teilweise auch mehrfach irgendwelche Jahresbeiträge ausstanden. Wenn man das mal hochrechnet, 1000 Mitglieder sind dann ganz schnell irgendwie 75.000 bis 150.000 Euro, je nachdem, ob man die staatliche Teilfinanzierung noch mit reinsetzt oder nicht. Gibt und oder gab es da Bestrebungen, diesen 150.000 Euro nochmal irgendwie hinterherzulaufen durch ein paar E-Mails oder ist das jetzt gecancelt? Marc, weißt du da was Genaues dazu? Kannst du was dazu sagen? Also es ist ja so, dass bevor ein Mitglied gestrichen werden kann, müssen Mahnungen erfolgen, da ist auch ein Abstand vorgeschrieben und so weiter. Und ansonsten handhaben das die Landesschatzmeister unterschiedlich, inwiefern sie mahnen. Meines Wissens wurden alle diese Mitglieder, die gestrichen wurden, auf jeden Fall mehrfach gemahnt. Und zum Teil ist es auch so, dass das Mitglieder waren, die noch nie bezahlt haben oder seit mehreren Jahren im Rückstand waren. Also es ist relativ unwahrscheinlich, von diesen Mitgliedern hier noch irgendwelche Beiträge zu realisieren, wenn man das nicht irgendwie zwangsweise tun möchte. Ganz im Gegenteil, wenn man sogenannte Karteileichen eben nicht streicht, entstehen uns Kosten, beispielsweise jetzt für den EPT wieder zu der Einladung. Tendenziell ist es so, dass bei Karteileichen der Anteil derer, die eine veraltete E-Mail-Adresse haben, überdurchschnittlich hoch ist. Und dementsprechend müssten wir die alle postalisch einladen. Und das ist also auch ein Punkt, das merkt man also schon, wenn man vielleicht von 2.000-3.000 gestrichenen 500 Briefe weniger verschicken muss, dann ist das durchaus auch ein Budgetposten, den man sich da sparen kann. Ist damit deine Frage beantwortet, CC? Frei zu sein? Gut, als nächster, wenn ich es richtig gesehen habe, wäre Piratus auch dran. Ja, ich würde gerne noch was zum BEO fragen. Also mir liegt der BEO wirklich am Herzen und was spräche denn dagegen, wenn wir jetzt gleich vor ein ordentliches Gericht gehen, dort das ganze Thema BEO vor Gericht entscheiden lassen und wir die Prozesskosten, also das Prozesskostenrisiko damit deckeln, dass wir vorher eine Spendenaktion innerhalb der Piratenpartei machen. Ich glaube, es gibt genug Leute hier, die motiviert sind, auch Geld auf den Tisch zu legen, um das Thema endlich in trockene Tücher zu kriegen. Wäre das nicht ein besserer Weg, anstatt darauf zu warten, dass sich irgendein internes Gericht verändert, was dann von einem externen Gericht wieder überstimmt werden könnte? Wenn ich dazu kurz einhaken darf. Vor ein ordentliches Gericht können wir ziehen, wenn der parteiinterne Instanzenweg ausgeschöpft ist. Das ist im Moment noch nicht. Wir haben eine einstweilige Anordnung. Wir haben noch kein Hauptsacheverfahren. Das heißt, wir kriegen keine Beschleunigung. Ich höre nichts mehr. Michael, du bist weg. Befunden. Bin ich wirklich weg? Jetzt bist du wieder da. Ja, du bist, also wie lange habt ihr verstanden? Bei der Beschleunigung. Ja, also wir kriegen das nicht dadurch... Keine Beschleunigung. Genau, wir haben keine Beschleunigung dadurch, weil wir das durch ein Hauptsacheverfahren erstmal ziehen müssten und bei üblichen Verfahrensdauern, Bundesschiedsgericht ist ja inzwischen gut ausgelastet, würde das bis nach dem Bundesparteitag dauern. Von daher ist auch die Überlegung, ob man... da entsprechend wartet und sagt, ja, schauen wir mal, wie das Schiedsgericht dann zusammengesetzt ist ziehen das dann durch ein Hauptsacheverfahren wahrscheinlich die klügere. Noch eine Nachfrage, wäre es dann nicht vielleicht trotzdem eine schöne Idee, wenn wir jetzt schon eine Art Pool aufmachen als Prozesskostenrisiko BEO, so dass man sozusagen so zielgerichtet spenden kann? Und dass wir in der Partei aufrufen, wenn wir da einen großen Batzen Geld zusammenkriegen, ist es auch ein bisschen ein Symbol nach außen, wie stark das in der Partei gewünscht wird. Und sollte das nicht zu einem Prozess kommen, dann kann das ja alternativ dann verwurschtet werden oder halt wieder zurückgespendet oder den Leuten wieder zurückgegeben werden, wenn das nicht anders ginge. Aber wäre das nicht eine Idee? Also mir geht es einfach darum, ein bisschen Fahrt reinzukriegen und wenn wir solche Dinge vorab machen können, hält uns ab? Also, wenn es zweckgebundene Spenden sind und so hört sich dein Vorschlag gerade an, dann dürfen die nur für diesen Zweck verwendet werden. Und unsere Schatzmeister machen mich meinen Kopf kürzer, wenn ich denen mit einem Vorschlag komme, sowas zu machen, weil dann müssen sie mutmaßlich Hunderte von Einzelspenden an die Leute zurück überweisen. Von der Buchhaltung her wahrscheinlich mehr Aufwand als die Summen, um die es da geht. Glaub mir, das ist gerade keine gute Idee. Also wenn wir da einen sehr allgemeinen Spendenaufruf machen und sozusagen mal die Prozesskasse des Bundesvorstandes mal füllen, dann jederzeit herzlich gerne. Dann muss nur jemand rangehen, um mal wieder so eine Spendenkampagne zu machen. Das hatten wir eigentlich schon länger vor. Es ist immer halt... an dem Freiwilligen, der das nochmal wieder aufsetzt, gescheitert, aber das wäre eine Möglichkeit. Dankeschön, Michael. Als nächster Korax, dann CC und dann Bastian BB. Guten Abend, Michael. Das Ding mit dem Hauptsacheverfahren, das ist schlicht gelogen und das weißt du auch. Das Bundesschiedsgericht hat den BEO nicht gestoppt, sondern eine einstweilige Anordnung erlassen, die es Mitgliedern erlaubt, dort teilzunehmen, ohne die Teilnahmebedingungen zu erfüllen. Ja, und ihr führt gar kein Hauptsacheverfahren, sondern ihr lasst das einfach, Entschuldige bitte, wenn ich hier kurz als Moderator reinhaken darf. Michael hat klipp und klar gesagt, dass das BSG eine einstweilige Anordnung erlassen hat und dass der Rechtsweg erst ausgeschöpft werden müsste. Ja, welcher Rechtsweg wäre das denn? Ich die Behauptung, eine Lüge zu unterlassen. Ja, wird der denn vom BUFO geführt? Korax, jetzt beruhig dich mal ein bisschen, bitte. Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, es würde ganz viel Geld kosten und man müsste jetzt vom Bundesschiedsgericht und so weiter und so fort. Das findet doch gar nicht statt. Es findet doch nicht statt. Also, nochmal zum Mitmeister. Also Michael, vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, das, was du bereits nochmal gesagt hast, um da hier Missverständnisse aufzunehmen. Und auch die großen Kosten oder so. Ich meine, es geht, der Rechtsweg müsste ausgeschöpft werden, vor dem Schiedsgericht erstmal. Der Rechtsweg wird doch gar nicht bestritten, momentan. Auch mal langsam und somit mich hier in aller Entschiedenheit gegen den Vorwurf der Lüge. Wer es genau wissen will, das wird ja alles aufgezeichnet, der hört es einfach nochmal nach. Dankeschön. So, dann zu den Kosten. Also zu den Kosten habe ich mich bislang noch gar nicht geäußert. Wer das nicht glaubt, Aufnahme. So, zum Instanzenweg. Also, wir können vor ein ordentliches Gericht ziehen, wenn der Instanzenweg ausgeschöpft ist. Das ist er im Moment, weil wir nur eine einstweilige Anordnung haben. Wir müssten erst das Hauptsacheverfahren führen, ausgeführt. Das Hauptsacheverfahren wird für Weise ist es einfach taktisch klug, bis zur Neuwahl des Bundesschiedsgerichts ab, weil man sich dann ein Ordnung spart. Michael, wir haben noch andere Probleme. Okay. Michael, du bist ganz schwer zu verstehen. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, bitte widersprich, ob ich das richtig wiedergebe. Du hast gerade gesagt, es scheint aus deiner persönlichen Sicht, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, taktisch sinnvoll, die Wahl des Bundesschiedsgerichts abzuwarten, bevor man ein etwaiges Hauptsacheverfahren vor der Schiedsgerichtsbarkeit durchführt. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Weil ein einfaches Ja würde wahrscheinlich dein Mikro besser verkraften, oder nein? Ja, hast du richtig dargestellt und ja, ich bin hier übers Handy im Netz, bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Bim, ganz kurz, die Logik kenne ich nicht. Es wurde vorhin gesagt, dass das ewig dauert, bis mal beim Schiedsgericht überhaupt was auf den Tisch kommt. Und dann verstehe ich diese Verzögerung jetzt bis zur Bundeswahl nicht, weil das könnte man trotzdem jetzt die Hauptsache eröffnen und entschieden wird das dann eh vom Neuen. Also das verstehe ich nicht. Piratus, nicht mit mir reden, ich habe nur wiedergegeben, was Michael gesagt hat, aufgrund schlechter Tonqualität. Also insofern, wir sind jetzt momentan noch bei Korax. Erstmal die Frage an ihn. Ist deine Frage an Michael damit beantwortet? Ich schließe mich da Piratus an. Es macht für mich keinen Sinn, eine Schiedsgerichtsbarkeitswahl abzuwarten. Ja, um dann das Hauptsacheverfahren zu eröffnen, einfach in der Hoffnung, dass das Schiedsgericht dann eventuell BUFO geneigter oder BEO geneigter ist. Es macht für mich keinen Sinn. Es läuft gerade kein Hauptsacheverfahren. Okay, wenn ich dann zu zwei Sätze sagen dürfte. Wir haben massig Arbeit. Wir haben in dieses Projekt BEO alleine innerhalb des Bundesvorstands, meine Kollegen und ich, ungefähr 500 Stunden investiert. Und ich kann im Augenblick nur zugucken, wie diese 500 Stunden gerade in die Tonne getreten werden, weil ein Bundesschiedsgericht der Meinung ist, dass das, was wir tun, blöd ist und wir uns über die Satzung hinwegsetzen sollen. Genau das will ich aber nicht. Deswegen bleibt es dabei. Wir warten ab, ob das Bundesschiedsgericht nach dem Bundesparteitag ähnlich zusammengesetzt ist. Wenn ja, dann haben wir das Problem, dass wir weitere Energie, weitere Zeit, weitere Ressourcen in dieses Projekt stecken müssen, um es vielleicht doch noch hinzukriegen. Wenn wir danach ein anderes Bundesschiedsgericht haben, dann brauchen wir diese Ressourcen vielleicht nicht investieren und können in der Zeit irgendwas anderes machen, was unsere Partei genauso weit weiterbringt. Und ich möchte bitte nochmal ganz, ganz klar festhalten, ich lasse nicht zu, dass meine Vorstandskollegen der Lüge bezichtigt werden. Michael hat ganz, ganz klar ausgeführt, was er meint. Das ist nachzuhören. Wenn da irgendwelche also Unklarheiten sind, die wechselseitigen ziemlich. Dann würde ich bitten, das entsprechende, den entsprechenden Mitschnitt sich anzuhören. Gut, können wir damit bitte zur nächsten Frage kommen? Ja, sofern jetzt abgesehen von wechselseitigen Positionen und du bist doof oder jemand lügt, noch etwas dazu wäre, dann bitte jetzt, ansonsten könnten wir zur nächsten Frage kommen. Gibt es noch ergänzend etwas? Ja, ich würde noch was Ergänzendes sagen wollen. Ich tendenziell auch, aber wir können das auch gerne auf die nächste Woche verschieben, wenn das jetzt gerade irgendwie schlecht ist. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter eskalieren eigentlich. Scheint mir auch sinnvoll, aber... Okay, also wenn wir sachlich diskutieren, denke ich, können wir alles diskutieren. Wir hatten in der Reihenfolge CC und Bastian BB. Okay, ich glaube, ich stoße da vielleicht so ein bisschen in das Horn, was der Pirat aus Muck vorhin gesagt hat. Wir haben da diese einstweilige Anordnung und wenn ich das richtig verstanden habe, man möge mich korrigieren, wenn ich mich irre, besagt die ja in Anführungszeichen nur, dass ein Mitglied... akkreditiert werden muss und so wie ich das verstanden habe, kritisiert dieses Urteil insgesamt, dass bei der Akkreditierung zum BEO Daten abgefragt werden, die bei der Akkreditierung zum BEO gar nicht notwendig sind. Und dann frage ich mich, warum man das Akkreditierungsverfahren nicht einfach nochmal abändert und bei denen, die schon akkreditiert sind, da liegt ja eine Einwilligung, dass das so funktionieren kann, ja, eigentlich schon vor. Also ich weiß nicht, wenn das ein Datenschutzproblem ist, könnte man das ja vielleicht auch mit den Datenschutzbeauftragten klären. Da haben wir ja einige in der Partei, die das auch können. Wäre es nicht vielleicht da eine Möglichkeit, das so abzuändern, dass auch das Bundesschiedsgericht in der jetzigen Zusammensetzung das durchwinken würde, weil wenn wir auf hoher See und eben auch vor Gericht in Gottes Hand sind, dann ist ja die Frage, ob jetzt Abwarten wirklich was bringt. Herr Sekor, darf ich vielleicht eine Anmerkung dazu machen? Ja, bitte. CC, die Sache ist ja genau umgekehrt. Es geht ja hier nicht die Frage, ob das BSG etwas durchwinkt. Das impliziert ja von der Formulierung, dass es jetzt etwas blockiert hätte. Das ist ja gerade nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Das BSG hat gesagt, die Voraussetzungen, unter denen jemand am BEO teilnehmen kann, liegen deutlich unter dem, unter etwas, was der Bundesvorstand für absolut grundsätzlich hält und sagt, wenn wir nicht eine Verknüpfung zwischen den Voraussetzungen einer Stimmberechtigung, in dem Fall ist es jetzt ein bezahlter Mitgliedsbeitrag, und der konkreten Identität des Abstimmenden herstellen, dann kann auch eventuell eine andere Person abstimmen, was zu einer Verletzung von Wahlrechten tatsächlich stimmberechtigter führt. Also mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass das BSG in dem Punkt eine Blockadehaltung hat, sondern sozusagen die Tore viel zu weit aufgemacht hat, wo der Bundesvorstand sagt, das können wir so nicht akzeptieren. Aber um deine Anregung aufzugreifen, man kann also insofern auch keinen Kompromiss finden, weil die Frage, ob ich eine Person identifizieren muss, ob die Person, die sagt, ich bin Person XY und in der Datenbank der Piratenpartei steht, Person XY hat ihren Beitrag bezahlt, ob das auch tatsächlich diese Person ist, diese Verknüpfung, die ist nicht verhandelbar. Also entweder sagt man, man braucht sie oder man braucht sie nicht. Das ist eine Hopp- oder Topf-Frage und insofern ist da ein Kompromiss auch eher schwer möglich. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir haben noch ungefähr 8 Wochen bis zum Bundesparteitag. Selbst wenn wir jetzt alle Hebel in Bewegung setzen würden, ist nicht davon auszugehen, dass wir in diesen 8 Wochen irgendetwas tatsächlich erreichen. Meine Erfahrung im letzten Jahr Vorstandsarbeit ist, dass alles immer deutlich länger dauert, als man hofft und glaubt. Demzufolge macht es im Augenblick halt einfach auch keinen Sinn, da nochmal zu versuchen, ein ordentliches Gericht, selbst wenn man mich als Einwand, dass dazu der Instanzenweg erstmal ausgeschöpft sein sollte, in den Wind schlägt, anzurufen. Also ich befürchte, dass wir da einfach das Problem haben, dass das Bundesschiedsgericht das anders sieht als der Bundesvorstand. Beide denken natürlich, sie haben Recht, das liegt in der Natur eines Rechtsstreits, zumindest meistens. Und wir halt jetzt einfach nur bedingt Möglichkeiten haben, dieses Problem zu lösen. Und eine davon ist einfach zu gucken, was passiert nach dem nächsten Bundesparteitag. Vielleicht wird ja ein komplett anderer Bundesvorstand gewählt, der sich vorbehaltlos der Position des Bundesschiedsgerichts anschließt. Und damit ist das Thema dann auch vom Tisch und wir hätten sinnlos Geld für einen Prozess ausgegeben, der noch nicht mal angefangen hat. Also ich befürchte, ich muss euch da an der Stelle einfach bitten, einen Moment Geduld zu haben und sich zu vergegenwärtigen, dass Politik ein sehr, sehr langfristiges Business ist und nichts von heute auf morgen passiert. CC, ist damit dein Punkt abschließend besprochen? Scheint der Fall zu sein, dann wäre jetzt Bastian BB dran. Ja, schönen Dank. Ich mache es auch kurz, soweit ich kann. Zum Einwand vom CC, ja genau, diese Akkreditierungsfrage versuchen wir ja gerade in so einer Gruppe zu klären. Das ist unseren Termin, das noch nicht fertig ist. Aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich da eine Menge Ideen, wie man das relativ einfach lösen kann. Zum anderen, bitte denkt mal drüber nach, was ihr gerade diskutiert. Wie ich habe gelernt, dass das Bundesschiedsgericht quasi so eine göttliche Instanz ist, das keine Fehler macht und immer Recht spricht. Und das ist alles unanfechtbar. Und jetzt merken wir, uns passt was nicht. Also mir passt da vielleicht auch einiges nicht. Und jetzt versuchen wir ein neues, weiß ich wie, besseres Bundesschiedsgericht zu wählen. Ich glaube, Schiedsgerichte sind gut beraten, dass sie nach rechtlichen Grundsätzen urteilen und sachgerecht urteilen. Und ich verstehe dann nicht, warum dann eine neue Besetzung eines Bundesschiedsgerichtes zu völlig anderen Ergebnis führen sollte. Wir sind ja eigentlich alle ans gleiche Recht gebunden. Dankeschön. Okay, das war keine Frage, die zur Folge. Lass mir das einfach mal stehen. Als nächstes wäre der Stefan dran. Ja, danke. Habe ich eine Akkreditierungsfrage. Also, wie ich es jetzt vom BIM gehört habe, wenn ihr jetzt nochmal die Chance hättet, das über die Mailingliste so mit aufzunehmen in den Fragenkatalog und das über die Mailingliste zu stellen, würdet ihr das den Piraten dann zutrauen, dass die das entscheiden können? Also nicht, dass man über den BUFO oder hier das Bundesschiedsgericht, dass man die also quasi umgeht und das der Basis irgendwie überlässt. Also wenn euch das die Chance, wenn ihr das nochmal hättet, würdet ihr das mit aufnehmen? Lass mich mal ganz kurz dazwischen grätschen. Du schlägst vor, dass wir die Frage, ob unser Basisabstimmungssystem so oder anders zu handhaben ist, die Basis entscheiden lassen, was wir insgesamt ja gerade wollten, aber nicht können, weil wir einen Rechtskonflikt haben. Stefan, das macht gerade keinen Sinn. Sorry, das ist nicht zielführend an der Stelle. Na, das heißt Meinungsbild und dann hätte man, ich weiß nicht, vielleicht hätte sich dann was bewegt auf einer oder anderen Seite. Also das wäre meine Frage, ob ihr das jetzt, würdet das also nicht machen jetzt? Habe ich das so, würde das nicht über die Mailingliste erfragen wollen? Mailinglisten sind jetzt nicht wirklich Also Mitgliederliste, so wie ihr das jetzt gemacht habt über die Umfrage da. Ich kann mal drüber nachdenken, aber ich glaube im Augenblick nicht, dass das tatsächlich sinnvoll und zielführend ist. Aber ich will es mal nicht generell ablehnen. Aber wir könnten vielleicht zurück zum Pad kommen. Christian, ich hätte da noch ein paar Fragen, die im Pad stehen. Möglicherweise wäre das sinnvoll. Ja, gerne, wenn du sie vorliest. Ich habe da Zeile 24, wird der BUFO live treffen, der BUFO-Kandidaten AK Ochsentour durch die Republik, zum Beispiel durch Orga unterstützen? Ja, wenn es im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt, sicherlich. Vielleicht wäre es gut, da die Frage ein bisschen zu konkretisieren, was die Orga sein soll, die wir da liefern. Weil bislang war es eben schon so, dass die Gliederungen das vor Ort gemacht haben und es eben keine Veranstaltung des jeweiligen Bundesvorstands war. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Aber wenn es tatsächlich am einen oder anderen Punkt Hilfe bedarf, sind wir mit Sicherheit die Letzten, die dann sagen, nö, das machen wir nicht. Die nächste Frage wäre, hat sich der Aufwand aus eurer Sicht als Kandidat und als Wähler zur Vorbereitung der persönlichen Wahlentscheidung gelohnt? Die Frage verstehe ich nicht. Da müsste man vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Zur Frage, warum so viele Trollkandidaturen für das Bundesschiedsgericht? Da stehen Namen, die werde ich nicht vorlesen. Wir haben in unserer Partei Tradition, dass die Mitglieder kandidieren dürfen, wo sie möchten, solange sie keine entsprechende OM haben, die ihnen das verbietet. Ob man einzelne Kandidaturen als Troll-Kandidatur nicht betrachtet, liegt bei manchen sicherlich auch im Auge des Betrachters. Demzufolge bitte ich um Nachsicht, dass ich das tatsächlich nicht im Einzelnen bewerten möchte. CC, hast du eine Frage zwischendurch oder soll ich weitermachen? Ich habe eine zwischendurch, aber ich möchte nicht dazwischen funken. Wenn du gerade einen Lauf hast, lass dich nicht aufhalten. Das ist nett, dann bist du jetzt schon wieder raus. Dann habe ich... Wie werde ich zum Experten für Datenschutz und Datensicherheit in der Partei, die für freies Wissen sowie Datenschutz, Datensicherheit steht, außer Studium? Da steht die Frage, die Antwort schon im Pad. Die meisten Experten, die wir haben, sind das entweder deswegen, weil sie einen entsprechenden beruflichen Hintergrund haben oder weil sie sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen und es für sich persönlich für sehr relevant halten. Das sind die zwei Wege, die ich kenne. Falls jemand noch einen dritten Weg hat, der noch schneller zum Ziel führt, bitte ich um entsprechende Info. Expertenwissen zu haben, kann nie schaden. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass die Leute halt sich einfach mit dem einbringen, was sie können und wissen. Und das ist auch das, was unsere Partei ein großes Stück weit auszeichnet. CCS, mach du trotzdem, weil sonst kommst du nicht mehr dran. Alles klar, vielen Dank. Nicht, dass ich am Ende mehr rede als du, das kommt mir nicht zu. Nein, das Thema mal ganz nochmal gewechselt. Du hattest, oder ich glaube ihr, es waren glaube ich mehr von euch, hattet ja vor ein paar Wochen mal ein Gespräch mit Teilen des JUPI-Bundesvorstandes, wo, wenn ich mich richtig erinnere, auch verhalten positives Feedback hier in der Montags-Mumble-Runde kam. Und ich wollte einfach mal nachhaken, ob sich da irgendwelche Entwicklungen ergeben haben, wo man möglicherweise unterstützend aufspringen kann, euch vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen kann oder ob da irgendwelche Planungen laufen. Ich befürchte, ja, Marc, bitte. Es ist so, dass wir vereinbart hatten, ein vermutlich in Form eines Mumbles eine gemeinsame Veranstaltung aufzuziehen, wo sich im Endeffekt Mitglieder der JUPIs mit Mitgliedern der Piratenpartei in einem geordneten Rahmen auseinandersetzen können. Da sind wir von unserer Seite hier im Moment noch auf Terminsuche. Also es hängt im Moment auf unserer Seite und die Janina hat schon mal nachgetriggert. Also es ist am Laufen. Wir versuchen das auf jeden Fall noch vom BPT hinzukriegen. Okay, kurze Rückfrage, wenn sie nachgetriggert hat, das heißt, dass da auch auf beiden Seiten Interesse erkenntlich ist. Also es geht vielleicht wieder ein bisschen aufeinander zu, wenn ich so ganz verhalten optimistisch sein darf. Also, ja, Marc, sag du. Ja, es besteht definitiv Interesse auf beiden Seiten, so eine Veranstaltung durchzuführen. Ganz einfach, weil das nicht die beiden Vorstände entscheiden können oder ausdiskutieren können. Und deswegen möchten wir entsprechend oder möchten beide ihre Mitglieder zu Wort kommen lassen. Und das muss eben in einem vernünftigen Rahmen passieren, weil man davon ausgehen kann, dass da auch durchaus mal der ein oder andere Bemerkung fallen könnte, wo man dann auch eingreifen müsste. CC, ist deine Frage damit beantwortet? Scheint so erst weg. Offensichtlich der Fall. Dann kommen wir zur Fragezeile 28. Seekorb, bitteschön. Ja, Zeile 28. Wie steht der Bundesvorstand zu der Tatsache, dass offensichtlich Landesvorstände Einwohnermeldeanfragen starten, um gegen Gliederungen und Mitglieder zu agieren? Gerade in Hinsicht auf Datenschutzpartei, Piratenpartei. Gibt es dazu etwas, was jemand sagen kann? Ich weiß davon nicht wirklich etwas. Ja, ich könnte was dazu sagen. Also zum einen finde ich es problematisch, eine Frage an den Bundesvorstand zu stellen, die eine Wertung enthält, weil ja das Wort zu agieren drin ist. Der konkrete Sachverhalt ist mir bekannt im Justiziariat. Da wurden noch deutlich drastischere Worte verwendet. Hintergrund ist einfach der, dass ein Landesvorstand die Information hatte, dass Mitglieder von Untergliederungen reihenweise Scheinwohnsitze gemeldet hatten, was selbstverständlich Auswirkungen auf Stimmberechtigungen, und zwar in beiden betroffenen Gliederungen, nämlich denen, wo die gemeldet sind und denen, wo sie eigentlich gemeldet sein sollten, hat. Und insofern sehe ich da grundsätzlich kein Problem, wenn der Anhaltspunkt konkret genug ist, um zu sagen, da wird möglicherweise etwas gemauschelt. So viel von meiner Seite. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal die nächsten Fragen noch an. Warum gibt es noch kein Antragsportal für den kommenden Bundesparteitag? Ganz einfach, hat noch keiner angelegt. Früher hätte man gesagt, es ist ein Wiki. Heute sind wir beim Status, wir suchen jemanden, der uns unterstützt und das entsprechend macht. Letztendlich, aber bitte fühlt euch frei. Was wir auch brauchen, ist Hilfe bei dem Erstellen des Antragsbuchs. Also da wäre tatsächlich jemand, der Fähigkeiten hat und kann, tatsächlich gern gesehen. Dann Zeile 32. Solange wir kein Bio realisiert haben, können wir nicht die Liquid Feedback Plattform wiederbeleben. Nein, leider nicht, weil wir nicht genug Admins haben, die sich um das System kümmern. Wir haben mehrfach dazu aufgerufen, da sich zu bewerben und sich einzubringen und haben im Augenblick das Problem, dass da nichts gekommen ist und wir deswegen das System nicht stabil betreiben können. Das ist schade, weil es eben tatsächlich eine alternative Möglichkeit wäre, aber ist eben im Augenblick so. Ergänzend. Ja, Michael. Ergänzend. Ich habe gerade eben den Link zu unserer Ausschreibung in den Mumble-Chat gepackt. Ich packe ihn gleich auch nochmal ins Pad. Wenn ihr euch berufen fühlt und dann noch Zeit habt, dann meldet euch einfach auf diese Ausschreibung. Wir suchen da. Michael ist wieder weg. Ich vervollständige den Satz mal. Wir suchen da dringend noch Leute, die uns an der Stelle unterstützen. Möglicherweise wollte Michael das noch ein bisschen genauer ausführen. Für die, die sich vorstellen können, uns da zu helfen, steht's aber tatsächlich hinter dem Link versteckt in der entsprechenden Ausschreibung. Gut. So, das war's. Da war gerade noch eine Frage, die ist jetzt plötzlich verschwunden, wenn ich das richtig sehe. Okay, gibt es weitere Fragen? Traut sich jetzt keiner mehr. Der Stimmbürger will das fragen. Ja, Stimmbürger. Stimmbürger möchte was sagen. Ist jetzt nicht eine Frage, sondern vielleicht nochmal ein Hinweis. Ich habe es ins Pad eingetragen, Zeile 39. CC hat nach der Mitgliederstreichung und offene Beiträge gefragt in Bezug auf die Finanzmittel der Partei. Ich habe das Protokoll mal rein von Bayern. Also Bayern hat ja ordentlich gestrichen. Deshalb sind sie etwas weniger, aber dort sind nur die Beiträge, die Mitglieder bis zum Jahre 2012 bearbeitet und die anderen, die folgen noch. Also das bedeutet 2013, 2014 ist jetzt in Bayern zum Beispiel noch auf. Inwieweit betrifft das denn andere Landesverbände, ähnlich wie Bayern? Für NRW kann ich sagen, ich bin jetzt bei den Jahren nicht ganz genau im Bild, aber dass die mehrfach angeschrieben wurden, die Mitglieder, und auch lustige Rückantworten zum Teil kamen, warum man die überhaupt noch anschreibt, und tatsächlich, die hatten, glaube ich, Spaß. Und ja, definitiv wurden auch in NRW, einem sehr mitgliederstarken Verband, Menschen mehrfach zuvor darauf hingewiesen, dass sie ihren Beitrag, dass da Außenstände sind oder noch was aussteht, und dann irgendwann eben auch gestrichen wird. Ich sehe jetzt hier gerade den Tomatenfisch, der vielleicht für Bayern dazu was sagen kann. Genau, wenn ich darf, würde ich kurz dazu was sagen. Also wir haben in Bayern jetzt, wie schon gesagt, alle gestrichen, die seit 2012 nicht ein einziges Mal gezahlt haben. Und die haben von uns letztes Jahr im Dezember einen Brief bekommen, wo schon die offenen Beiträge drin standen. Wir haben sie jetzt noch zweimal per E-Mail gemahnt. Es kamen daraufhin schon sehr viele Austritte, und halt nur die, die sich jetzt gar nicht gerührt haben, haben wir gestrichen. Es stehen jetzt noch aus. Ich glaube, so ungefähr 150, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Da sind aber auch ein paar dabei, wo schon die Postadresse gebounced ist. Also sprich, die könnten bei uns jetzt demnächst noch drankommen. Aber ansonsten hat Bayern heute und morgen nicht vor, noch weitere zu streichen, weil einfach gerade 13 und 14 dann doch immer mal irgendwo was bezahlt worden ist. Also bei uns ist der Großteil durch, würde ich behaupten. Also wäre das dann so, dass Bayern 2013 und 2014 alle Mitglieder angeschrieben hat mit Zahlungserinnerung? Auch früher schon die Mahnungen oder die Mahnmails, die gingen auch in den Jahren davor ständig raus. Also es ist also durchaus so, dass jemand, der bereit wäre zu zahlen, der wurde oft genug darauf hingewiesen, wie er denn das tun könnte. Also ja, das sind wirklich Leute, die mit der Partei abgeschlossen haben, von meinem Gefühl her. Gut, damit wäre die Frage offensichtlich beantwortet. Stimmbürger ist raus. Jetzt ist auch nichts mehr dazugekommen, wenn ich das richtig sehe. Man möge mich korrigieren. Es käme gerade noch eine Frage, die da gerade in Zeile 36 getippt wird. Ich gehe davon aus, ich lese kurz vor. Ich finde es sehr unglücklich, dass Mitglieder, die jahrelang inaktiv waren und auch gar nichts tun konnten, Beiträge nachzahlen sollen. Jein. Also es ist so, dass wir als Partei definitiv nicht die höchsten Beiträge aller Parteien haben, ganz im Gegenteil. Das Zweite ist, dass die Beteiligung Möglichkeiten an der Politik, die wir als Partei den einzelnen Mitgliedern schaffen wollen, ja tatsächlich auch Geld kostet. Also unsere Infrastruktur muss bezahlt werden, die Parteitage müssen organisiert werden und bezahlt werden auf allen Ebenen. Das ist ja nichts, was die Leute, die sich da einbringen, auch noch aus eigener Tasche bezahlen sollten oder müssen. Demzufolge ist es einfach tatsächlich einer der Punkte, die man als Mitglied wenigstens erfüllen sollte, nämlich seinen Beitrag bezahlen. Und wer über Jahre hinweg nicht in der Lage ist, 12 Euro im Jahr aufzubringen, dem ist, so leid mir das tut, das an der Stelle sagen zu müssen, die politische Arbeit der Piratenpartei schlicht und ergreifend kein Pfifferling wert. Und dann, glaube ich, ist der Punkt an der Stelle, wo man sich vielleicht mal über eine Trennung Gedanken machen sollte. Ansonsten stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich habe immer versucht zu verhindern, dass wir Leute streichen, weil ich der Meinung war, dass jemand, der irgendwo rausgeschmissen wurde, eben dann das Gefühl hat, die sind blöd, die haben mich rausgeworfen, aber irgendwo muss man dann wohl eine Grenze ziehen und die ist nach mehreren Jahren an der Stelle zu Recht erreicht. Kurze Ergänzung noch, es wurde auch mit jedem, der sich gemeldet hat, erörtert, ob es nicht die Möglichkeit gibt, den geminderten Beitrag zu bezahlen. Da wurden also meines Wissens auch immer kulante Lösungen gesucht und auch nachträglich noch Beiträge gemindert und so weiter. Also es ist auch hier wieder so, wer wirklich da ein reines finanzielles Problem gehabt hat, ja, der hätte, wenn er sich gemeldet hätte, auch eine Lösung serviert bekommen, zu der er quasi nicht Nein sagen könnte. Ja, aber wenn man halt sich auch daraufhin dann nicht meldet, dann tut es mir irgendwann mal leid, mir entgegenkommen ist dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Da hätte ich direkt eine Anschlussfrage dran. Wie ist denn der Status von Leuten, die jetzt jahrelang nicht bezahlt haben, aber jetzt plötzlich meinetwegen für 2015 den Beitrag komplett bezahlt haben, also sozusagen nach Altschulden haben? Sind die stimmberechtigt oder wird man nur stimmberechtigt, wenn man gar keine Restschulden hat? Jo, die offenen, fälligen Beiträge müssen mitglichen sein. Also alle. Wie gesagt, das wäre sozusagen Varoufakis Leid, wenn man jetzt sagen könnte, okay, wenn du wenigstens für 15 zahlst, dann erlassen wir dir deine Altschulden. Okay, Piratus, wenn jemand tatsächlich nicht in der Lage ist, die Beiträge für die letzten Jahre nachzubezahlen, dann wurden in der Vergangenheit tatsächlich auch Vereinbarungen getroffen, dass man den mäßigten Beitrag rückwirkend genehmigt. Zumindest habe ich davon gehört. Und hat damit zumindest eine Möglichkeit, mit vielleicht 24 oder 36 Euro für 2 oder 3 Jahre seinen Mitgliedsbeitrag nachträglich zu entrichten. Also wir versuchen da wirklich, jedem die Hand zu reichen und auf die Leute zuzugehen. Nur wenn halt jemand partout nicht will oder sich nicht meldet, dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass man uns nachsagen kann, dass wir da mit harten Besen auskennen. Okay, Bim, es ist 21.59 Uhr, das klingt nach einer Punktlandung. Ziemlich genau, es sei denn, der Stefan schafft 20 Minuten Statement und eine 15 Sekunden Antwort von dir. Ja, ganz gut. Okay, dann darf ich euch danken, dass ihr euch wie immer den Fragen gestellt habt. Ich darf den Stefan, wir haben jetzt schon 21 Uhr, sei denn, es ist... ja, okay, schließ es. Ich kann es auch danach noch, ist so ein bisschen Feierabendstimmung. Okay, dann danke ich auch denen, die hier fragen. Ich helfe Bim mal ganz kurz, weil er offensichtlich damit beschäftigt ist, Twitter-DMs zu lesen. Bim möchte denen danken, die hier waren, die Fragen gestellt haben. Nicht dergleichen. dann mach. Ja, okay, ich mache ja die ganze Zeit. Okay, bin ich jetzt wieder gut zu hören? Ja, einmal frei. Offensichtlich, gut. Ja, also danke an alle. Die Sprechstunde ist hiermit beendet. Die Aufnahmen sind jetzt zu beenden und Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.